Meine Damen und Herren, in diesem Hörspiel... Hörspiel? In diesem Hörspiel unternehmen wir den Versuch, die Arbeitsweise eines Computers zu simulieren, der die Aufgabe gestellt bekam, ein bestimmtes Gedicht systematisch zu analysieren und aufzugliedern. Zu diesem Zweck verfügt die Maschine über erstens eine Summe von Programmen, die ihr ermöglichen, das Gedicht von mehreren Seiten her einzukreisen, es unter seinen verschiedenen Aspekten zu erfassen und alle zur Sache gehörenden sprachlichen Operationen auszuführen, die das Gedicht in einem neuen Lichte erscheinen lassen. Und zweitens über eine Gruppe von Speichern, die programmiert sind mit... dem betreffenden Gedicht. B, eine Summe augenblicklich verfügbarer Kenntnisse über den Autor des Gedichts. C, einem erschöpfenden Wortschatz der deutschen Sprache. D, mehreren Alphabeten, die nach einem phonologischen Schlüssel so zusammengestellt sind, dass sie Wörter zu bilden vermögen. E, einem syntaktischen Schlüssel, das heißt einer Grammatik. Und? F, einer reichhaltigen Auswahl von Gedichten aus der Weltliteratur. Ferner verfügt die Maschine über eine logische Einheit, die Kontrolle nämlich. Sie löst in bestimmter Reihenfolge die von den Programmen fixierten Operationen aus und überprüft ihre Abfolge. Die Kontrolle hat absoluten Vorrang vor den Speichern und kann ihnen Befehle erteilen wie Halt, Warten, Vor, Zurück, Umkehren, Anschließen, Weitermachen, Rekapitulieren und so weiter. Die Programme, mit den notwendigen Instruktionen gefüttert, die eine korrekte Ausführung der verschiedenen Operationen gewährleisten, sind in 5 Protokolle eingeteilt, welche den 5 fundamentalen logischen Kategorien entsprechen, die die Maschine nacheinander anwenden wird, um das Gedicht zu analysieren. Protokoll 0, Grundkenntnisse, ist im Wesentlichen statischer Natur. Es analysiert und systematisiert zahlenmäßig das Sprachmaterial des Gedichts. Protokoll 1, innere Operationen, ist im Wesentlichen linguistischer Natur. Es geht von dem vorgegebenen Wortmaterial des Gedichts aus. Protokoll 2, äußere Operationen, ist im Wesentlichen semantischer Natur. Es verändert das Gedicht durch von außen kommende Einschränkungen und Modifikationen. Protokoll 3 ist im Wesentlichen kritischer Natur. Es untersucht die möglichen Beziehungen und Querverbindungen zwischen dem Gedicht und seinem Autor. Protokoll 4 schließlich, die Zitatenexplosion, ist im Wesentlichen poetischer Natur. Es konfrontiert zunächst das Gedicht mit der Dichtung der Weltliteratur, um am Ende das aus ihr herauszuziehen, was man den Wesenskern der Dichtung nennen kann. Dem aufmerksamen Hörer kann somit deutlich werden, dass dieses Spiel über die Sprache nicht nur die Arbeitsweise einer Maschine beschreibt, sondern auch, wenngleich verborgener und subtiler, den inneren Mechanismus der Poesie aufzeigt. Speicher in Aufnahmebereitschaft. Aufnahmebereit. Aufnahmebereit. Aufnahmebereit. Hier, Erato. Um Ihre Frage direkt durchzuprogrammieren, stecken Sie bitte die perforierte Karte in die Lesespalte und drücken Sie die Tasten A und D. Titel des Gedichts. Wanderers Nachtlied. Entstehungsdatum. Unbekannt. Autor des Gedichts. Goethe Johann Wolfgang von 1749 bis 1832. Originalsprache des Gedichts. Deutsch. Wortlaut des Gedichts. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Protokoll Nummer 0. Grundkenntnisse. Gewonnen durch zahlenmäßige Systematisierung des Sprachmaterials. 01. Anzahl der Verse. 8. 02. Anzahl der Wörter. 24. 021. Anzahl der Wörter pro Vers. 3232353. 022. Durchschnitt der Wörter pro Vers. 3. 03. Anzahl der Versfüße. 38. 031. Verteilung der Versfüße. 625349954. 032. Durchschnitt der Versfüße pro Vers. 4,75. 04. Struktur der Reime. AB, AB, CD, DC. 05. Anzahl der Buchstaben. 111. 051. Anzahl der Buchstaben pro Vers. Ohne Belang. 052. Durchschnitt der Buchstaben pro Vers. Ohne Belang. 053. Durchschnitt der Buchstaben pro Wort. Ohne Belang. 054. Frequenz der Buchstaben. Ohne Belang. 055. Leitprogrammatischer Index. Ohne Belang. 06. Verteilung der Satzzeichen. Komma 2. Strichpunkt 1. Punkt 2. 07. Syntaktische Verteilung. Präpositionen. Über, im, in. Adjektive. Alle, alle. Substantive. Gipfel, Ruh, Wipfel, Hauch, Vögelein, Wald. Verben. Sein, spüren, schweigen, warten, ruhen. Pronomen. Du, du. Adverbien. Kaum, nur, balde, auch. Artikel. Einen, die. Stopp. Protokoll Nummer 1. Innere Operationen. Erste Gruppe, 1-1, Deformierung der rhythmischen Beugungen ohne Veränderung der Wörter und der Reihenfolge. 1-1-1, Rezitation Wort für Wort. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-2, Rezitation in Zweiergruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-3, Rezitation in Dreiergruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-4, Rezitation in Vierergruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-5, Rezitation in Sechsergruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-6, Rezitation in Achtergruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-7, Rezitation in Zwölfergruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. 1-1-8, Rezitation in 24er-Gruppen. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. Protokoll Nummer 1, zweite Gruppe. 1-2, Veränderungen der Reihenfolge. 1-2-1, Umkehrung. Auch du ruhest, balde nur warte, walde im Schweigen, Vögelein, die Hauch einen kaum, du spürest, Wipfeln allen in Ruh ist, Gipfeln allen über. Stopp. 1-2-2. Senkrechte Aufsplitterung, das Gedicht wird von oben nach unten gelesen. Über ist in, spürest kaum die Warte ruhest. Allen Ruh, allen du, einen Vögelein nur du, Gipfeln, Wipfeln, Hauchschweigen, balde auch im Walde. Stopp. 1-2-3. Waagerechte Aufsplitterung, das heißt Veränderung der Versabfolge. Ruhest du auch, kaum einen Hauch, spürest du, ist Ruh, in allen Wipfeln, über allen Gipfeln, warte nur balde, die Vögelein schweigen im Walde. Stopp. 1-2-4, aleatorische Verteilung. 1-2-4-1, Zufallstabelle. Die einzelnen Wörter des Gedichts stehen diesmal an einer vom Zufall bestimmten Stelle. 1 wird zu 7, 2 wird zu 17, 3 wird zu 5, 4 wird zu 16, 5 wird zu 10, 6 wird zu 19, 7 wird zu 11, 8 wird zu 6, 9 wird zu 20, 10 wird zu 14, 11 wird zu 13, 12 wird zu 4, 13 wird zu 18, 14 wird zu 12, 15 wird zu 2, 16 wird zu 22, 17 wird zu 24, 18 wird zu 21, 19 wird zu 1, 20 wird zu 3, 21 wird zu 9, 22 wird zu 15, 23 wird zu 8, 24 wird zu 23. 1-2-4-2, Antwort. Warte, Vögelein, nur einen Gipfeln, Wipfeln über du, balde Ruh. Allen, die kaum, du ruhest, ist allen Hauch, im spürest Walde, schweigen auch im. Stopp. Protokoll Nummer 1, dritte Gruppe. 1-3, aleatorische Neuschöpfung. Die Programmierung der vokalischen, konsonantischen und syntaktischen Leitungen ermöglicht es, den Speichern das Gedicht zu rekonstruieren. A-R-E-I-O-Ö-O-Ü. Üb, üb. Üb immer Treu und Redlichkeit. Stopp! Zurück zu Speicher 2. Über, über, über, über. Übel, übem, üben, üben, über, über. Übera, übera. Überrat, überraf, überrak, überall. Überalle, über alle. Über alles. Über alles in der Welt. Stopp! Zurück zu Speicher 1. Über alle, überallen, über allen. Stopp. Ab. Stopp. Weiter zu Speicher 2. Z, d, f, d, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, g, stopp. Zurück zu Speicher 1. Gipf, gipf, gipfe, gipfe, gipfel, gipfel, gipfeln. Stopp. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln. Weiter zu Speicher 1. A, E, E, I, I. In, ir, is, ist. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist A. Stopp. Weiter zu Speicher 2. Weiter. Zurück. Ra, re, ri, ri, ro, rö, ru, ru. Über allen Gipfeln ist Ruh. Ruh ist die erste Bürgerpflicht. Stopp. Weiter zu Speicher 1. A, E, E, I, I. In, ina, ina. Inal. In allen. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen. Gip, gipf. Stopp. Weiter. Sip, sipf. Tipp, tipp. Wip, wip, wipfel. Wipfeln. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln. I, is, ist. Stopp. Hör rüber zu Speicher 2. sa, se, se, si, so. Stopp, herüber zu Speicher 3. Sp, sp. Spa, spä, spä, spi, spo, spö, spu, spu. Spu, spu, spun, spun, spun. Spur, spur, spuren, spuren, spüren. Sie, ihr, wir, es, sie, er, du, du. Du spürest. Stopp, Umkehrung. Spürest du. Spürest du nicht. Stopp. Zurück zu Speicher 1. Spürest du kein? Zusammenfassung. Über allen Gipfeln. Ist Ruhe. In allen Wipfeln. Spürest du? K, k, k, k, kaum, kaum. Kaum eine. Kaum einen. B, z, d, f, k. Ha, ha, hi, hi, hi, hi. Stopp! Zurück zu Speicher 1. Hau, hauch, kaum einen Hauch. Spürest du kaum einen Hauch? In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. B, z, d, d. Der, die, b, die, d, die, f. Stopp, weiter. Dit, dief, dief, dief. Die Vö. Die Vögel. Die Vögeln. Stopp, weiter zu Speicher 2. Die Vögelein. Stopp, weiter zu Speicher 3. Die Vögelein. Ei. Stopp, wechsel zu Speicher 2. Bitte. Weiter. Zurück. Sk, schw, schw. Schwabbeln, schwäbeln, schwafen, schwanen, schwängern, schwatzen, schweben, schwefeln, schweifen, schweifen, schweifen. Schweigen. Die Vögelein schweigen. Die Vögelein schweigen im. Bittelritte, w, w, w. Wal, Wald, Walde. Die Vögelein schweigen im Walde. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Walde, Walde. Warde, Warde. Warte, Warte. Warten, Warten, Wartena. Warten auf Godot. Zurück zu Speicher 1. Warte, nee, warte, nie, warte, no, warte, nu, warte, nu, warte, nur, warte, nur, b, warte, nur, ba. Ball, Ball. Bald, Balde. Warte, nur, Balde. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde. Du. Umkehrung. Schweigen. Stopp, Fehler. Spüren. Zurück. Ruhen. Ruhen. Ruhest du. Warte nur balde, ruhest du. Ruhest du. Auch. Zusammenfassung. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch. Stopp. Protokoll Nummer 1, vierte Gruppe. 1-4, Ausweitung. 1-4-1, Verdoppelung. Über allen, allen Gipfeln, Gipfeln ist Ruh, Ruh, in allen, allen Wipfeln, Wipfeln spürest du, kaum, kaum einen Hauch, Hauch, die Vögelein, Vögelein schweigen, schweigen im Walde, Walde, warte, warte, nur, balde, balde, balde, balde, balde, balde, ruhest du, auch. Stopp. Protokoll Nummer 1, fünfte Gruppe, 1-5, Einschränkungen, 1-5-1, Aphäresis, Auslassung des ersten Wortes eines jeden Verses. Allen Gipfeln Ruh, allen Wipfeln du einen Hauch. Vögelein schweigen im Walde, nur balde du auch. Stopp. 1-5-2. Apokopen, Auslassung des letzten Wortes eines jeden Verses. Über allen ist, in allen spürest kaum einen. Die Vögelein schweigen im, warte nur, ruhest du. Stopp. 1-5-3. Redundanz, Beschränkung auf die Reimendung. Gipfeln Ruh, Wipfeln, du, Hauch, Walde, Balde, auch. Stopp. 1-5-4. Medialisierung. Auslassung des ersten und letzten Wortes eines jeden Verses. Allen. Allen. Einen. Vögelein schweigen im. Nur du. Stopp. Protokoll Nummer 1, sechste Gruppe. 1-6. Formveränderung. 1-6-1. Verneinung. Nicht über allen Gipfeln ist Ruh, nicht in allen Wipfeln spürest du einen Hauch. Die Vögelein schweigen nicht im Walde, warte nur nicht, balde ruhst du auch nicht. Stopp. 1-6-2. Frage und Antwort. Was ist über allen Gipfeln? Ruh. Wie spürest du einen Hauch in allen Wipfeln? Kaum. Wo schweigen die Vögelein? Im Walde. Wann wartest du nur? Balde. Wer ruht auch? Du. Stopp. Protokoll Nummer 1, siebte Gruppe, 1-7. Permutationen, 1-7-1. Permutation mit drei Wörtern. Schweigen, Gipfel, Wald. Schweigen gipfelt im Wald, Gipfel, Wald im Schweigen. Wald gipfelt im Schweigen, Schweigen, Wald im Gipfel. Gipfel schweigt im Wald, Wald schweigt im Gipfel. Stopp. 1-7-2. Permutation mit vier Wörtern, nach Ludwig Harig. Ruh, Wald, Vögelein, Schweigen. Es ruht der Wald, die Vögelein schweigen. Es waldet das Vögelein, das Schweigen ruht. Es vögelt das Schweigen, die Ruh waldet. Es ruhen die Vögelein, das Schweigen waldet. Es vögelt das Schweigen, der Wald ruht. Es schweigt der Wald, die Ruhe Vögel. Es waldet die Ruh, die Vögelein schweigen. Es ruht das Schweigen, der Wald Vögel. Es schweigt der Wald, die Vögelein ruhen. Es walden die Vögelein, die Ruh schweige. Es vögelt die Ruhe, das Schweigen waldet. Es waldet das Schweigen, die Vögelein ruhen. Es ruht der Wald, das Schweigen Vögel. Das Schweigen die Vögelein, die Ruhe waldet. Es vögelt die Ruhe, der Wald schweigt. Es waldet das Schweigen, die Ruhe vögelt. Es schweigt die Ruhe, die Vögelein walden. Es vögelt der Wald, das Schweigen ruht. Es ruht das Schweigen, die Vögelein walden. Es schweigen die Vögelein, der Wald ruht. Es vögelt der Wald, die Ruhe schweigt. Es waldet die Ruhe, das Schweigen vögelt. Stopp. Ende des Protokolls Nummer 1. Bitte aufnehmen. Aufgenommen. Aufgenommen. Aufgenommen. Protokoll Nummer 2. Äußere Operationen, wobei entweder die Wörter des Gedichts nach vorgegebenen Regeln verändert oder auf gewisse Wörter des Gedichts Strukturen angewendet werden, die ihm normalerweise fremd sind. Erste Gruppe, 2.1. Buchstabenversetzung. 2.1.1. Anagramm. Die Buchstaben der Substantive, Verben und Adjektive werden versetzt und ergeben so Wörter mit neuem Sinn. Über Nella Ficklappen, Stihue. In Laden Äpfelwinds träubst du kaum einen Hucher. Die Löwengeig wischen im Ladef. Tee war nur balde, hurest du auch. Stopp. 2.1.2. Metathese. In den Substantiven und Verben werden Lautumstellungen vorgenommen. Über allen Glipfen its Uhr, in allen Fipfeln sprühest du kaum einen Chau. Werta nur balde sture du auch. Stopp. Protokoll Nummer 2, zweite Gruppe. 2.2 sind Veränderungen durch Buchstabenaustausch. 2.2.1 Prosthese. Bildung eines neuen Lauts, einer neuen Silbe am Wortanfang. Rüberfallen i Gipfeln mist fru. In lallen Zwipfeln verspürest Pardus kaum seinen Ehauch. I die Schwögelein beschweigen Tim Owalde, schwarte Schnur Owalde truest edu Gauch. Stopp. 2.2.2 Epenthese. Einschaltung von Lauten in die Wortmitte. Üble alten Gipuffeln is it rau. I den alten Wirpfeln spürtest dau, casum eitmen Haluch. Diese Vögelein schweligen isem Walude, warnte neuer Ballade, ruhlest zu Abu. Stopp. 2.2.3 Paragramm. Buchstabenänderung in einem Wort, wodurch ein scherzhaft komischer Sinn entsteht. Aber Ellen gipfelt Astero, an allen Zipfeln sparest nu Kammeisenlauch. Drei Föselein schweifen um Waldi, zarte Hur, kalde Rußes du auch. Stopp. 2.2.4 Javanisch. Jede Silbe wird mit dem Anlaut W wiederholt. Ü wübewer alwalleven gi wipfeveln i wistruwu. I win alwalleven wie wipfeveln spüwüre bist du wu kauwaum alweineven hauwauch. Die wie für Wögewelei weinsch, war weigewen ibem war waldewe, war warteve nu wur, war waldewe ruwuhe bist du wu auwauch. Stawop. Dritte Gruppe. 2.3. Isomorphosmen. 2.3.1. Isovokalismus. Veränderung der Substantive ausgehend von ihren Vokalen. Über allen IE. Über allen Billets. Ist U. Ist Schmu. In allen IE. In allen Ideen. Spürest du. Spürest du. Kaum einen Au. Kaum einen Stau. Die ÖEI. Die Öde Nein. Schweigen im AE. Schweigen im Café. Warte nur bald, ruhest du auch. Warte nur bald, ruhest du auch. Wiederholung. Über allen Billets ist Schmu. In allen Ideen spürest du kaum einen Stau. Die Öde Nein. Schweigen im Café. Warte nur bald, ruhest du auch. Stopp. 2.3.2. Isokonsonantismus. Veränderung der Substantive ausgehend von ihren Konsonanten. Über allen Gipfeln Gepachtfällen ist R. Rost. In allen Wipfeln spürest du kaum einen H. Hoch. Die Vögeln schweigen im Wilde. Wohlstand. Warte nur. Stopp, zurück! Über allen Gepachtfällen ist Rost. In allen Wegpfohlen spürest du kaum einen Hoch. Die Vigilien schweigen im Wohlstand. Stopp, zurück! Die Vigilien schweigen im Wohl... Du auch. Warte nur, bald ruhest du auch. Stopp. 2.3.3. Isosyntaxismus. Allgemeine Veränderung der Substantive nach Märchenmotiven. Über allen Schlössern ist Schlaf. In allen Dornenhecken spürest du kaum einen Königssohn. Die Prinzessinnen schweigen im Spinnstübchen. Warte nur, bald ruhest du auch. Stopp. 2.3.4. S plus M. Die Substantive werden durch das Ente Substantiv, das im Wörterbuch folgt, ersetzt. 2.3.4.1. N gleich 5. Die Selektion erfolgt nach Langenscheids Taschenwörterbuch Deutsch-Latein. Über allen Gitarren ist Ruhestand. In allen Wirksamkeiten verspürest du kaum einen Haufen. Die Vogelschauen schweigen im Waldstrom. Warte nur balde, Ruhest du auch? Stopp. 2342. N gleich 10. Die Selektion erfolgt nach Langenscheids Taschenwörterbuch Deutsch-Latein. Über allen Glanzpunkten ist Ruhmbegierde. In allen Wirtinnen spürest du kaum einen Hauptangriff. Die Völker schweigen im Wall. Warte nur, balde ruhest du auch. Stopp. 2343. N gleich 15. Die Selektion erfolgt nach dem deutsch-spanischen Diktionario Lilliputiense Cadete. Über allen Glasuren ist Ruß. In allen Wissenschaften spürest du kaum ein Hausmädchen. Die Vollkommenheiten schweigen im Wandkalender. Warte nur, balde ruhest du auch. Stopp. 2345. V plus N. Die Verben werden durch das Enteverb, das im Wörterbuch folgt, ersetzt. 2351. N gleich 3. Die Selektion erfolgt nach Langenscheids Taschenwörterbuch Deutsch-Latein. Über allen Gipfeln senkt sich Ruh. In allen Wipfeln stählest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schwenken im Walde. Warte nur, balde rülpsest du auch. Stopp. 2352. N gleich 12. Die Selektion erfolgt nach dem Duden. Über allen Gipfeln seufzt Ruh. In allen Wipfeln stampfest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schwimmen im Walde, falle nur weg, balde ruschelst du auch. Stopp. Protokoll Nummer 2, vierte Gruppe. 2-4. Kontaminierung des semantischen Feldes. Das Gedicht wird nach verschiedenen Sprachebenen behandelt. Erster Typ, 2-4-1, Übersetzungen. Gornie Versini spiatvat mienac noi, tichie dalini palni sveža im gloi, ne pilita roga ne drajat lesti, «Подожди немного, отдохнешь и ты!» «Sur tous les sommets le repos règne, aux cimes des arbres tu sens à peine passer un souffle. Les oiseaux dans les bois se taisent, patience, toi aussi bientôt tu reposeras.» «Over every hill is repose. In the trees you feel scarcely goes the stir of a breeze. Hushed birds in the forest are nesting. Wait, you all be resting soon to like these. Stop. Zweiter Typ. 2-4-2. Proverbialisierung. 2-4-2-1. Gipfel. Wer andern einen Gipfel gräbt, fällt selbst hinein. An ihren Gipfeln sollt ihr sie erkennen. Kleine Gipfel, große Wirkungen. 2-4-2-2. Ruhe. Ruhe für alle. Ruhe macht's möglich. Besser geht's mit Ruhe. 2-4-2-3. Wipfel. Wipfel haben kurze Beine. Wo ein Wipfel ist, ist doch ein Weg. Wipfel machen Leute. 2424, Hauch. Der Hauch der großen, weiten Welt. Wer den Hauch nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Frohen Hauches genießen. 2425, Vogel. Hinter diesem Vogel steckt immer ein kluger Kopf. Keine Vögel ohne Dornen. Je fetter der Vogel, desto magerer der Wald. Stopp, zurück. Je fetter der Vogel, desto magerer der Hund. 2426, Wald. Bei Nacht sind alle Wälder grau. Wald ist wichtiger als Kanonen. Alle Wälder führen nach Rom. Stopp. Dritter Typ. 2-4-3. Nach Lewis Carroll. Auflösung des Themas in 10 logische Sätze, die eine einzige Schlussfolgerung zulassen. 1. Die einzigen Tiere dieses Waldes sind die Vögel. 2. Jedes Tier, das gern den Mond betrachtet, ist ein Wanderer. 3. Wenn du ein Tier verabscheust, geh ihm aus dem Wege. 4. Kein Tier schweigt, es sei denn, es streift durch die Nacht. 5. Alle Vögel lieben das Schweigen. 6. Die Fische wandern nicht. 7. Kein Tier wird sich dir je anschließen, außer denen dieses Waldes. 8. Nur die Tiere, die schweigen, lieben die Ruhe. 9. Du verabscheust die Tiere, die sich dir nicht anschließen. 10. Alle Tiere, die durch die Nacht streifen, betrachten gern den Mond. Stopp. Folgerungen? Alle Tiere, die durch die Nacht streifen, betrachten gern den Mond. Alle Tiere, die gern den Mond betrachten, streifen durch die Nacht. Alle Tiere, die gern den Mond betrachten, sind Wanderer. Alle Tiere, die durch die Nacht streifen, sind Wanderer. Die Fische sind keine Wanderer. Die Fische streifen nicht durch die Nacht. Kein Tier schweigt, es sei denn, es streift durch die Nacht. Die Fische streifen nicht durch die Nacht. Die Fische schweigen nicht. Nur die Tiere, die schweigen, lieben die Ruhe. Die Fische lieben die Ruhe nicht. Alle Vögel lieben die Ruhe. Die Fische sind keine Vögel. Die einzigen Tiere dieses Waldes sind die Vögel. Die Fische sind keine Tiere dieses Waldes. Kein Tier wird sich dir je anschließen, anschließen, außer denen dieses Waldes. Die Fische werden sich dir nie anschließen. Du verabscheust die Tiere, die sich dir nicht anschließen. Du verabscheust die Fische. Wenn du ein Tier verabscheust, geh ihm aus dem Wege. Geh stets den Fischen aus dem Weg. Stopp. Wiederholung der Schlussfolgerung. Geh stets den Fischen aus dem Weg. Stopp. Vierter Typ. 244. Sinnveränderung durch Neugruppierung des Buchstabenmaterials nach der Methode von Raymond Queneau. 2441. Ungefähr die erste Lesart ergibt wieder das Gedicht. Die zweite handelt von einigen Mädchen. Überall eng i Pfählen ist du, in allen Wipfeln spüre es du, okay, um ein Haar. Die Vögelein schweigen im Walde, Wallfahrten nur Walde zum Walde ruhst du auch. Wiederholung der zweiten Lesart. Überall eng i Pfählen ist du, in Alene Wipp, Fellnass, pürierst du, okay, um ein Haar. Uch, ihr vögelten Schweinsgenie, Wallfahrtenhur zum Ball, da ruhest du auch? Stopp. Protokoll Nummer 2, fünfte Gruppe. 2-5, Ausweitungen. Erster Typ, 2-5-1, Ausweitung durch Analogie. Jedes Wort des Gedichts wird durch ein semantisch ähnliches Wort ersetzt. 2-5-1-1, der Gipfel. Parnass, Höhe, Zenit, Grad, Scheitelpunkt. Höhenzug, Kamm, Kuppe, Scheitelspitze. Hauengebirge, Peakmassiv. Stopp. 2512, die Ruhe. Friede, Waldeinsamkeit, Rast, Dornröschenschlaf, Feierabend, Pause. Phlegma, Siesta, Trägheit, Urlaub, Faulheit, Ferien, Feiertag, Blauer Montag, Erholung. Stopp. 2513, der Wipfel. Adler, Horst, First, Horst, Kamm, Koppe, Mastkorb, Senne, Ausguck, Top, Gipfel, Wolke, Kulmination, Krone, Sims. Stopp. 2515, der Vogel. Nestbrot, Vögelchen, Geflügel, Küken, Galgen, Strecke, Feder, Fiege, Fiederte, Stelzenläufer. Stopp. 2516, der Wald. Forst, Dickicht, Busch, Knieholz, Gesträuch, Schonung. Hain, Urwald, Gestrüpp, Gehaumenge. Dschungel, Hege, Horst, Waldung, Unterholz. Stopp. 2517, Anwendung der Synonymisierung. Über allen Höhenzügen. Über allen Scheitelpunkten. Über allen Hörnern. Ist Rass. Ist Urlaub. Ist blauer Montag. In allen Adlerhorsten. In allen Mastkörben. In allen Wolken. Spürest du kaum eine Brise. Kaum ein Lüftchen. Kaum einen Zug. Die Nestbrut schweigt in der Schonung. Die Galgenstrücke schweigen im Unterholz. Die Stelzenläufer schweigen im Gestrüpp. Warte nur, Walde, ruhest du auch. Stopp. Zweiter Typ, 252. Metaphorische Ausweitung. Jede Zeile des Gedichts soll durch einen noch poetischeren Ausdruck ersetzt werden. Speicher 1. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Stopp. Frage annullieren. Frage annullieren. Frage annullieren. Frage annullieren. Frage annulliert. Dritter Typ. 253. Enzyklopädische Auffächerung. 2531. Gipfel. Höhe in Metern über dem Meeresspiegel. Mount Everest 8882. Kanchenjunga 8603. Godwin Austen 8591. Lhotse 8501. Makalu 8443. Hyo Uyo 8149. Daulagiri 8166. Kutang 8126. Nanga Parbat 8115. Stopp. 2532. Wälder, Fläche in Millionen Hektar. UdSSR 1131. Südamerika 957. Afrika 753. Nordamerika 733. Asien 520. Europa 141. Pazifikgebiet 96. Zentralamerika 74. Stopp. 2533. Prozentualer Anteil des Waldes an der Gesamtgrundfläche. Brasilien 61%. Finnland 52%. Schweden 52%. Kanada 37%. Vereinigte Staaten 33%. Deutschland 27%. Tschechoslowakei 26%. Argentinien 25%. Europäisches Russland 20%. Frankreich 20%. Belgien 17%. Indien 16%. Holland 6%. England 5%. Italien 3,5%. Stopp. 2534. Die Vögel. Schwimmvögel. Gansschwan, Pelikan, Ente, Pinguin, Kormoran. Stelzenläufer. Flamingo, Strandreiter, Brachvogel, Ibis, Reiher, Kiebitz. Laufvögel. Strauß, Nando, Emu, Kasua, Kiwi, Dronte. Hühnervögel. Huhn, Perlhuhn, Rebhund, Rutan, Fasan, Pute. Tauben. Turteltaube, Wildtaube, Feldtaube, Lachtaube, Ringeltaube, Kronentaube. Klettervögel. Specht, Grünspecht, Arra, Kuckuck, Papagei, Kakadu. Sperlingsvögel. Sperling, Eisvogel, Schwalbe, Lerche, Amsel, Rabe. Raubvögel. Adler, Kondor, Falke, Geier, Bussard, Eule. Stopp. Ende des Protokolls Nummer 2. Bitte aufnehmen. Aufgenommen. Aufgenommen. Aufgenommen. Warten. Protokoll Nummer 3. Biografische Elemente. Goethe. Geburt Goethes. Schulzeit Goethes. Taufe Goethes. Kindheit Goethes. Ehe Goethes. Kinder Goethes. Liebschaften Goethes. Reisen Goethes. Politischer Einfluss Goethes. Geschmäcker Goethes. Häuser Goethes. Anzüge Goethes. Letzter Gedanke Goethes. Licht, mehr Licht. Stopp. Fortfahren. Tod Goethes. Beerdigung Goethes. Nachwelt Goethes. Urteile über Goethe. Stopp. Urteile über Goethe. Milosch, der Vater so vieler toter Schönheiten ist nie verstanden worden, weder in Deutschland noch anderswo. Eckermann, den Heinrich Heine den Pudel nannte, hat uns die schlimmste Karikatur von dem Meister hinterlassen. Das von einem dummen Schüler idealisierte Porträt. Claudel. Ein großer feierlicher Esel, dieser Goethe. Bertram. Ein Bergmassiv des Geistes. Schlichte Groll. Er wurde früh in seiner Kunst ein Mann. In allen übrigen Verhältnissen aber blieb er beständig ein Kind. Nietzsche. Der letzte Deutsche, für den ich Respekt empfinde. Napoleon. Sie sind ein Mann, Herr Goethe. Schopenhauer. Goethe ist bis an sein Ende klar geisteskräftig und geistestätig geblieben. Chateaubriand. Ein Mann, den ich bewundere, den ich aber gar nicht mag. Kästner. Herr Goethe hat großes Talent. Stopp. Goethe und... Goethe und die Architektur. Goethe und Aristoteles. Goethe und Bacon. Goethe und Béranger. Goethe und das Bier. Goethe und Bayern. Goethe und Cousin. Goethe und die Demokratie. Goethe und der Despotismus. Goethe und die Deutschen. Goethe und die Ehe. Goethe und die Erinnerung. Goethe und die Erziehung. Goethe und Faust. Goethe und die Franzosen. Goethe und die Frauen. Goethe und die Freiheit. Goethe und das Gedichte schreiben. Goethe und die Gelehrten. Goethe und die Geologie. Goethe und Frau, Goethe geborene Vulpius. Goethe und Götz. Goethe und Gott. Goethe und Hegel. Goethe und Herder. Goethe und Homer. Goethe und Hugo. Goethe und Italien. Goethe und die Juden. Goethe und Kant. Goethe und der Katholizismus. Goethe und die Kinder. Goethe und Knebel. Goethe und Kotzebue. Goethe und die Kunst. Goethe und die Krankheit. Goethe und der Krieg. Goethe und Lahrvater. Goethe und das Leiden. Goethe und die Literatur. Goethe und Luther. Goethe und die Malerei. Goethe und die Mathematik. Goethe und die Menschen. Goethe und Mérimée. Goethe und Jean-Henri Meyer. Goethe und die Monaden. Goethe und die Moral. Goethe und die Morphologie. Goethe und die Natur. Goethe und Newton. Goethe und der Okkultismus. Goethe und die Päderastie. Goethe und Pestalozzi. Goethe und die Philologie. Goethe und die Philosophie. Goethe und der Protestantismus. Goethe und... Ja. Und die Religion? Goethe und die Republik. Goethe und Riemer. Goethe und der Ruhm. Goethe und Sachsen-Weimar. Goethe und Schiller. Goethe und Schiller. Goethe und Schiller. Goethe und Schiller. Goethe und Schiller. Goethe und Schiller. Stopp! Fortfahren. Goethe und Schlegel. Goethe und die Seele. Goethe und Shakespeare. Goethe und Sophokles. Goethe und Madame de Stael. Goethe und der Tabak. Goethe und Tasso. Goethe und das Theater. Goethe und die Theorie der Farben. Goethe und der Tod. Goethe und. Stopp! Fortfahren. V. Goethe und Van Eyck. Goethe und das Vaterland. Goethe und die Vernunft. Goethe und Voltaire. Goethe und Werther. Goethe und Wieland. Goethe und Wilhelm Meister. Goethe und die Wissenschaft. Goethe und die Wohlfahrt. Goethe und XY. Goethe und Zelta. Stopp. Gedanken Goethes. Sollen und wollen, doch ohne zu können. Sollen und können, doch ohne zu wollen. Wollen und können, doch ohne zu sollen. Klassik ist Gesundheit, Romantik ist Krankheit. Freiwillig sein, im Denken und im Dichten. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Der Mensch ist nicht geboren, frei zu sein. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Ungefähr sagt das der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Die Kirche hat einen guten Magen. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört. Ungefähr sagt das der Pfarrer auch. Stopp zu Speicher 2. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. Ach Gott, die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an. Weil nicht alle Blütenträume reiften? Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet, es gibt zuletzt doch noch einen Wein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Ach, ich bin des Treibens müde. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Werke des Geistes und der Kunst sind für den Pöbel nicht da. Das also war des Pudels. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Die Masse könnte nur durch Masse zwingen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Stopp! Ende des Protokolls Nummer 3. Bitte aufnehmen. Aufgenommen. Aufgenommen. Aufgenommen. Protokoll Nummer 4. Zitatenexplosion. Aleatorische Suche durch freie Assoziationen. Der Wald steht schwarz und schweiget. Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Claudius. Ich bin ein Baum, ich kann nicht mehr gerade stehen. Es hing an mir und schaukelte, als hingen alle Winde der Welt an mir und schaukelten. Blut drang in meine Wurzeln. Alle Vögel, die in meiner Krone nisteten, hatten blutige Nester. Jeden Abend blute ich von Neuem. Meine Wurzel steigt aus ihrem Grabe. Nelly Sachs. Ihr Eigentum ist Ruh und Schweigen, das Engeln auch zum Lob gereicht. Hölderlin. Nichts aus dem Dunkel drängt, nicht Flug, nicht Wind, nicht Stimme. Nur wenn im fernen Wald ein wilder Stürzbach in jähen Stößen über das Geröll hinschießt, entsteht beim Aufprall der Kaskaden ein Echo dann. Stuart Mill. Grau wie die Wolken schweben die Eichen hiesiger Wälder unter dem Nebel. Verlaine. J'ai revu ma forêt captive des hivers, s'éveiller mollement des tièdes haleines. Déjà dans l'air plus beau, les grands arbres sont verts, et le parfum des bois s'exhale vers les plaines. Severin. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn. Schiller. Kehren die Kraniche wieder zu dir? Hölderlin. Kraniche, die hoch die Luft durchpflügen, kommen schreiend an in Wanderzügen. Lilienkron. At half past three a single bird unto a silent sky. Um halb drei trug ein einzelner Vogel einen schweigenden Himmel. Propounded but a single term of caution's melody. Das einzige Wort einer behutsamen Melodie vor. Emily Dickinson. Da horcht es rings und atmet kaum. Kein Vogel singt. Nietzsche. Up into the silence, the green silence with the white earth in it. Hoch droben im Schweigen, das grüne Schweigen mit einer weißen Erde darin. Cummings. Es ist ein Vogel im Wald. Wenn er singt, musst du stille stehen und wirst rot. Es ist eine Uhr, die nicht schlägt. Es ist ein Schneeloch mit einem Nest weißer Tiere. Es ist eine Kathedrale, die versinkt und ein See, der überläuft. Es ist ein kleiner Wagen, verlassen im Buchenholz. Bambo. Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt. Baudelaire. Unter welch dichtem Schleier ist der Schein erloschen. Du entfernst dich, das Schweigen wird in deinem Mund zu jener Straße, in der deine Schritte ersterben. Robot. Da kam einmal ein großer roter Bär einher. Der wusste nichts von den Bräuchen hier. Das brauchte er nicht als Bär. Doch er war nicht von gestern und ging nicht auf jeden Teer. Und er fraß die Vögelein Bade. Da schwiegen die Vögelein nicht mehr. Über allen Wipfeln ist Unruhe. In allen Wipfeln spürest du jetzt einen Hauch. Brecht. Mein Magen ist wohl eines jetzt Adlers Magen. Jetzt entwölkte Bitte. Sich fern das silberne erst hieße mir mein Gipfel. Klappstock. Das Je blieb mir noch zurück als mein letzter Gipfel. Veuve d'éclair avec la nuit. Olivier Larande. Si j'estoie dans un bois poursuivi d'un lion. Si j'estoie la mer au fort de la tempeste. Si les dieux auraient voulu presser ma teste, du fait du Mont Olympe et du Mont Pelion. Théophile de Viau. Nicht weil wir denken, wollen, empfinden, sind wir. Nicht weil wir sind, denken, wollen, empfinden wir. Wir sind, weil wir sind. Wir empfinden, denken und wollen, weil außer uns noch etwas anderes ist. Schiller. Weit hoch herrlich der Blick rings ins Leben hinein. Von Gebirg zu Gebirg schwebet der ewige Geist. Ewigen Lebens ahndevoll. Goethe. Und dem Brande gleich, der Häuser verzehret, schlägt empor, achtlos und schonet dem Raum nicht, und die Pfade bedecket weit gärend ein dampfend Gewölk, die unbeholfene Wildnis. Hölderlin. Los pétalos del tiempo caen immensamente. Unermesslich sinken die Blütenblätter der Zeit. Como vagos paraguas parecidos al cielo. Wie flüchtige Schirme hinab, die dem Himmel gleichen. Una confusa huella sin sonido ni pájaros. Eine verworrene Spur ohne Klang, ohne Vögel. Un desvanecimiento de perfumes y razas. Ein Verhauchen von Düften und Rassen. Neruda. Bald aber sind wir Gesang. Bald aber sind wir Gesang. Bald aber sind wir Gesang. Hölderlin. Curaci iori. Curaci mici niso, irinu veci, haru caniterace, yama no hanotski. Out of the dark, into a dark path I now must enter. Shine on me from a far fringe, moon of the mountain. Hors de la nuit, dans un sentier sombre je dois pénétrer. Éclaire-moi de ton lointain, lune, sur la crête de la montagne. Aus dem Dunkel auf den dunklen Pfad muss ich jetzt treten. Leucht mir von fern, Mond des Gebirgs. Izumi Shikibu. Curaci iori, curaci mici niso, curaci iori, curaci mici niso, Kurak, out, out, aus, die, of the land, im, jori, auf den, wie, dunkel, kurak, dark, dans a dunklen, kimi, into a sentier, pfad, kiniso, path, is sombre, muss ich, hier genug, ein, je jetzt, weki, namas, du treten, haru, enter, penetre, leucht, kanit, schein, eclaire, mir, terrasse, on me, moi de ton, von, yamano, from a lointain, ferm, hanots, moon, lune, mond, de ski, mountain, montagne, gebirgs. Der Dichter aber gleicht dem Herrscher ob der Wolke. Er lacht dem Bogenstrang, der haust im Sturmeswehen. Jedoch hinab verbannt zu niedrig frechem Volke, sein Riesenfittich ihm verwehrt, im Schritt zu gehen. Baudelaire. Is there a silent screaming? Ist dort ein schreiend Schweigen? Over your tongue screaming? Das über deine Zunge schreit? Screaming your words so screaming? Das deine Worte niederschreit? Crying in the wilderness? Und brüllend in der Wüste schreit? Tell me, is there? Sag mir, ob es so ist. Oh, dark bird lost in the blue falling night. Oh, roter Vogel verloren in der blau fallenden Nacht. And the red hammer of my blood. Und der rote Hammer meines Blutes. White. Als nun Zarathustra so den Berg hinanstieg, gedachte er unterwegs des vielen einsamen Wanderns von Jugend an und auf wie viele Berge und Rücken und Gipfel er schon gestiegen sei. Nietzsche. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Novalis. Die erschlossene Ursprache von Tlön, von der seine heutigen Sprachen und Dialekte herstammen, kennt keine Dingwörter. Es gibt unpersönliche Verben, die durch einsilbige Suffixe oder Präfixe adverbieller Art näher bestimmt sind. Zum Beispiel gibt es kein entsprechendes Wort für Mond. Doch gibt es ein Verbum, das im Lateinischen lunare oder bei uns Monden lauten würde. Der Mond stieg über dem Fluss auf, heißt Bleur ufang achachas mlö. Oder in genauer Wortfolge, empor hinter Dauer fließen Mondets. Jules Solar übersetzt in knapper Form Upa trasperflui luna. Upward behind on streaming is Mond. Das eben Gesagte gilt für die Sprachformen der südlichen Hemisphäre, in denen der nördlichen Hemisphäre, über deren Ursprache der 11. Band nur sehr geringe Angaben enthält, ist die ursprüngliche Keimzelle nicht das Verb, sondern das einsilbige Adjektiv. Das Substantiv wird durch Häufung von Adjektiven gebildet. Es heißt nicht Mond, sondern es heißt luftig hell auf dunkel rund oder orange Himmel scheinend oder irgendeine andere Zusammensetzung. In dem angeführten Fall entspricht die Menge der Adjektive einem wirklichen Gegenstand. Dieser Umstand ist rein zufällig. In der Literatur dieser Hemisphäre wie in der noch bestehenden Welt von Meinung kommen ideale Gegenstände in Fülle vor. Sie werden für einen Augenblick aufgerufen oder je nach poetischer Notwendigkeit aufgelöst. Manchmal ist die bloße Gleichzeitigkeit für sie bestimmt. Es gibt Gegenstände, die aus zwei Begriffen zusammengesetzt sind, von denen der eine sichtbar, der andere hörbar ist. Die Farbe des Sonnenaufgangs und der ferne Ruf eines Vogels. Borges. Du schweigst und duldest, denn sie verstehen dich nicht. Hölderlin. Kein Windhauch regt sich mehr in dem geheimen Grün der Zweige. Stumm hat der Mond ihre Stimme gemacht. Doch durch die Trauer der halboffenen Blätter glühen die Küsse kalt und blau der Sterne in der Nacht. Arthur Bougris. Es bringt die Luft den Hauch zurück. Da, wo du nicht bist, blüht das Glück. G.P. Schmidt. Kalt ist der Abendhauch. Claudius. Ein prächtiger Baum mit kräftigem Astwerk, wenn die Blätter lautlos das Schweigen verkünden. Jean de Lassus. In der Nacht ist die Seerose eine Lampe auf dem stillen Wasser, wo die grüne Natter ein nasser Blitz ist. Pichette. O, löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andere arme, schwitzende Menschenhäupter. Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? Es murmeln die Wogen, ihr ewiges Gemurmel. Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken. Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt. Und ein Narr wartet auf Antwort. Heine. Über allen Gipfeln. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Ist Ruhm. Die Hoffnung glänzt wie ein Strohhalm im Stall. In allen Wipfeln. Sollte die Antwort nicht lauten, ich vergesse die Frage. Spürst du? Mein Kopf ist so leer wie ein Theater, wo ich gerade gespielt habe. Kaum einen Hauch. Ich nähere mich der Poesie, doch um ihr zu fehlen. Die Vöglein schweigen im Walde. Ich weiß nicht, wer spricht und ich weiß nicht, wer es wagt, das unendliche Gedicht zu Ende zu bringen. Warte nur, Balde, Ruhm. Ruhest du auch? Zuini Juku mit Storkane Teg Kiskana, Kinokiotoa Omoazarisini. Qu'il y ait un chemin qu'un jour nous devions tous prendre, je le savais déjà. Mais je ne croyais pas qu'il me faille le prendre si tôt, moi-même. That is a road which someday we all travel. I had heard before, yet I never expected to take it so soon myself. Dass es einen Weg gibt, den wir eines Tages alle nehmen, davon hatte ich einst gehört, doch nie geglaubt, ihn selbst so bald zu gehen. Narahisa. Aus dem Schweigen entstanden, im Schweigen, durch das Schweigen, führt uns jedes Gedicht immer wieder zum Schweigen. Über allen Ruhen ist Ruh. In allen Ruhen ruhest du kaum eine Ruh. Die Ruhen ruhen in Ruhe. Ruhe nur. Balde ruhest du auch. Tranquillité. Silenzio. Sosiego. Verstummung. Descanso. Reposo. Silence. Schweigen. Calma. Ruhe. Friede, Quiet, Stille, Rest, Peace, Pay, Pass.